Geburt, verdammte Adams Erbe. Gebiert Gottes Zorn, die Tod und das Verderben. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist nichts als Fleisch, von Sünden angesteckt, vergiftet und befleckt. Wie selig ist ein Christ, er wird im Geist und Wasser bade, ein Kind der Seligkeit und Gnade. Er zieht Christum an und seiner Unschuld weiße Seide. Er wird mit Christi Blut im Ehrenpurpur kleide, im Taufbad.